Erster, sei nicht stolz auf morgen. Du weißt nicht, was der Tag bringt. Zweiter, andere Leute sollen dich loben. Tu es nicht selbst. Dritte, Steine und Sand sind schwer. Aber ein dummer Mensch macht mehr Mühe. Vierte, Wut ist stark und Zorn ist wie Wasser. Aber Eifersucht ist viel schlimmer. Fünfter, es ist besser, jemanden offen zu korrigieren. Das ist besser als heimliche Liebe. Sechster, ein Freund meint es gut, wenn er dich verletzt. Ein Feind küsst dich nur falsch. Siebter, wer satt ist, mag keinen Honig. Wer Hunger hat, isst auch bitteres Essen gern. Achter, ein Mann ohne Zuhause ist wie ein Vogel ohne Nest. Neunten, gutes Öl und Parfüm machen Freude. Ein guter Rat von einem Freund ist wunderbar. Zehnter, verlass deine Freunde nicht. Ein Nachbar in der Nähe hilft besser als ein ferner Bruder. Elfter, sei klug, mein Sohn. Dann bin ich froh und kann meinen Feinden antworten. Zwölfter, ein kluger Mensch sieht Gefahr und versteckt sich. Dumme Leute gehen weiter und leiden. Dreizehnter, nimm seine Kleidung als Sicherheit. Er hat für einen Fremden Schulden gemacht. Vierzehnter, wer morgens zu laut grüßt, stört andere. Es ist für sie kein Segen. Fünfzehnter, ein tropfendes Dach bei Regen ist schlimm. Eine Frau, die immer streitet, ist auch so. Sechzehnter, Mann kann sie nicht stoppen. Das ist wie Wind mit der Hand fangen. Siebzehnter, Eisen macht Eisen scharf. So lernen Menschen voneinander. Achtzehnter, wer einen Baum pflegt, isst seine Früchte. Wer seinem Chef dient, bekommt Ehre. Neunzehnter, im Wasser sieht man sein Gesicht. Im Herzen sieht man den Charakter eines Menschen. Zwanzigster, das Grab wird nie voll. Auch die Augen der Menschen wollen immer mehr. 21. Feuer prüft Silber und Gold. Ein Mann wird durch sein Lob geprüft. 22. Mann kann einen Dummen hart bestrafen. Aber er wird seine Dummheit nicht verlieren. 23. Pass gut auf deine Schafe auf. Kümmere dich gut um deine Herden. 24. Reichtum bleibt nicht für immer. Auch eine Krone hält nicht ewig. 25. Wenn das Gras weg ist, wächst neues Grün. Man sammelt Futter auf den Bergen. 26. Dann hast du Lämmer für Kleidung. Mit den Ziegen kaufst du neues Land. 27. Du hast genug Ziegenmilch für alle. Deine Familie und deine Arbeiter haben genug Essen.